Bitti şu an. Okay. Guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Haka ist mein Name. Ich bin momentan der Dienstverwender. Ja, Haka ist mein Name. Ich bin momentan der Dienstverwendearzt. Ich bin für Sie da. Kurz zum Ablauf. Zuerst werde ich Ihre persönlichen Daten nachfragen, dann Ihre Beschwerden und am Ende einige Informationen über Ihre Familie. Wenn Sie etwas nicht verstehen, bitte sagen Sie mir Bescheid. Sind Sie damit einverstanden? Ja, das klingt gut, ja. Okay, wie heißen Sie? Ich heiße Alina Müller. Können Sie bitte Ihren Nachnamen buchstabieren? MÜLLER. Okay. Einer der häufigsten Namen in Deutschland, Müller. Ja, okay dann. Wie alt sind Sie, Frau Müller? Ich bin 36 Jahre alt. Wann genau sind Sie geboren? Am 1.3.86. Okay, wie groß sind Sie? 1,67. Wie viel wiegen Sie? 62 Kilo, 62,5. Okay, Frau Müller, danke für die Informationen. Also, was kann ich für Sie tun? Was für Beschwerden haben Sie? Ja, ich habe seit 4 Tagen so unglaublich starke Kopf- und Nackenschmerzen. Ich kann mich eigentlich kaum rühren. Und die Schmerzen werden nicht besser, die werden immer schlimmer. Und das strahlt tatsächlich so vom Nacken aus in den linken Arm rein und eben auch in den Kopf hoch. Und es sind wirklich sehr, sehr starke Schmerzen. Ich habe schon 3 Ibuprofen genommen, aber das hilft immer nur so ein ganz bisschen. Und ich habe dann mal probiert, so ein Wärmekissen in den Nacken zu legen. Das hilft auch ein wenig, aber also nicht wirklich grundlegend. Und mir ist jetzt eigentlich richtig schlecht und ich kann nachts nicht schlafen. Und ja, ich mag auch im Augenblick gar nichts essen. Okay, ich verstehe, Pamela. Also, wo genau sind diese Schmerzen? Im Kopf, eher am hinten oder am ganzen Kopf oder? Na, ich würde sagen, die strahlen so vom Nacken aus hoch, wie so eine Mütze. Okay. Und wie stark sind diese Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leicht, 10 sehr stark ist? Oh, die sind im Augenblick wirklich bestimmt bei 7. Das sind wirklich sehr heftige Schmerzen. Okay, und ist Ihnen auch übel oder haben Sie schon erbrochen? Nee, übergeben musste ich mich nicht, also aber übel ist mir wirklich, ja, ich fühle mich richtig schlecht. Okay. Haben Sie auch Empfindlichkeit gegen Licht bemerkt, zum Beispiel? Das ist mir nicht aufgefallen, nein. Erleben Sie solche Beschwerden das erste Mal in Ihrem Leben oder vorher hatten Sie schon? Na, ich habe das wirklich noch nie gehabt und das ist wirklich also ganz, ja, ganz überraschend. Deswegen bin ich jetzt auch gekommen, weil das seit Tagen eben überhaupt nicht besser wird und ich kenne sowas gar nicht. Okay. Haben Sie Fieber? Nee, Fieber habe ich nicht. Haben Sie gemessen? Ja, ich habe gemessen, ich habe aber keine Temperatur. Okay. Und haben Sie irgendwelche andere Beschwerden, Frau Müller? Haben Sie noch etwas Ungewöhnliches bemerkt Nee, sonst ist mir eigentlich dieser Zeit? nichts Besonderes aufgefallen. Nee, aber diese Schmerzen, die machen mich wirklich fertig, ja. Ja, Frau Müller, ich kann Ihnen ein Schmerzmittel geben, wenn Sie brauchen. Aber wenn Sie noch etwas aushalten Ja, ich habe das jetzt ja schon würden, seit ein paar Tagen. Jetzt kommt es auf eine halbe Stunde auch nicht mehr an. Wenn Sie mir wäre nachher. es auf jeden Fall besser für die Jetzt kann man gerade Diagnose. überhaupt nichts hören. Also nichts verstehen. Was sagen Sie? Ich konnte das gerade das letzte überhaupt nicht verstehen. Das Okay. letzte, was ich verstanden Und habe, war, ob ich ein Schmerzmittel will. Und da habe ich gesagt, nee, danke. okay. Ich halte es noch aus. Lass mich mein Video schließen, vielleicht Ja, die vielleicht klappt das Stimme. dann besser. Okay, ja. Okay. Okay. Entschuldigung, ja, aber vielleicht Ja, jetzt ist der wäre Sound es. besser. Ja, eindeutig. Ach ja, okay. Ja, okay. Okay, wie können Sie diese Schmerzen beschreiben dann? Ist erhärtend, brennend, stechend, pochend oder? Ja, also im Nacken sind die wirklich brennend, würde ich sagen. Mhm. Und im Kopf dann vielleicht eher noch so drückend, aber so Okay. brennend ist wohl, beschreibt es wohl ganz gut. Frau Müller, haben Sie Nackensteifigkeit bemerkt? Ich meine, zum Beispiel können Sie Ihren Kopf auf Brustbein Haben wir gar nichts mehr? Frau Müller, hören Sie mich? Ja, jetzt kann ich wieder was hören, ja. Ah, okay, ja, gerade Also, eben. das Verb fehlte noch. Also, ich kann meinen Kopf nicht gut drehen, weil Bewegung tut es noch mehr weh. Okay. Deswegen schone ich das und versuche das irgendwie möglichst wenig zu bewegen. Ich verstehe, Frau Müller. Also, haben Sie Nachtschweiß, Schweißausbrüche oder Stuhlfrost? Nee, sowas habe ich nicht. Aber ich habe halt schlecht geschlafen, weil ich nicht richtig liegen Mhm. kann und weil ich halt so Schmerzen habe. Ja. Hallo? Jetzt höre ich. Hallo, höre ich wieder, aber vorher habe ich nichts gehört. Ja, ich habe nichts gesagt. Okay. Okay. Aha. Und die Appetit haben Sie haben schon erwähnt, dass die Appetit ist auch nicht gut. Ja, weil mir so übel ist, weil mir so übel ist. Haben Sie in letzter Zeit genau. Aber haben Sie in letzter Zeit ab oder zugenommen? Nee. Okay. Haben Sie irgendwelche Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Nee, normalerweise nicht, nee, und jetzt auch nicht. Okay. Sind Sie vollständig geimpft, Frau Müller, auch gegen Corona? Ja, doch, mein Hausarzt ist da eigentlich sehr gründlich und Corona habe ich natürlich mich drum gekümmert, damit ich auch wieder zur Arbeit gehen kann, ja. Ja, das ist sehr schön. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein, nie. Also, Frau Müller, ja, sind Sie sexuell aktiv? Nochmal bitte. Sind Sie sexuell aktiv? Haben Sie einen Partner? Ja, ich lebe mit meinem Freund. Ich lebe mit meinem Freund zusammen, ja. Okay. Ja, klar, ja. Haben Sie irgendwelche Probleme beim Geschlechtsverkehr? Nein. Nein. Ist Ihre Periode regelmäßig? Ja. Ja, ich nehme die Pille, insofern ist das kein Wunder, ne? Okay, dann. Es ist unmöglich, dass Sie momentan schwanger sind. Okay. Ja, das kann man ausschließen, ja. Okay. Also, Frau Müller, leiden Sie an Vorerkrankungen? Nee, eigentlich habe ich so gar nichts. Ich bin eigentlich ein ganz gesunder Mensch. Das Einzige, ich habe mir meinen Arm gebrochen vor 12 Jahren, aber sonst bin ich immer kerngesund gewesen. Von 12 Jahren an gebrochen und hatten Sie eine Operation dafür? Das ist operiert worden, ja, da ist eine Platte reingekommen und nachher auch wieder raus. Okay. Aber das ist alles gut verlaufen. Ah, okay, das ist schön. Und welche Medikamente nehmen Sie regelmäßig oder gelegentlich ein? Ja, gelegentlich habe ich jetzt ja Ibu genommen gegen die Kopfschmerzen, aber regelmäßig nehme ich nur meine Pille ein, das ist Yaz. YAZ. Ja, okay. Und Ibuprofen, welche Dosis? Ich meine, das wären 600er gewesen. Alles klar. Sind bei Ihnen irgendwelche Allergien bekannt? Ja, ich habe tatsächlich so eine Pollenallergie. Im Frühling, wenn die Pollen fliegen, dann bekomme ich Schnupfen und die Augen tränen. Okay. Rauchen Sie, Pamela? Ja. Also wenig, sage ich mal. Inzwischen, also oder ich habe wenig geraucht. Inzwischen rauche ich gar nicht mehr. Aber ich habe so vielleicht so 10 Jahre lang habe ich ein Päckchen pro Woche ungefähr geraucht. Also wirklich immer nur so als Genussraucher, so nicht viel. Okay. Ja. Trinken Sie Alkohol? Ja. Das trinke ich schon gelegentlich so, was weiß ich, abends mal ein Glas Wein, vielleicht 2 bis 3 Mal in der Woche. Okay. Und Frau Müller, bitte seien Sie nicht übel, das ist nur eine Routinefrage. Nehmen Sie Drogen? Oh nein, nein, nein, das mache ich nicht. Also, wie ist Ihr Familienstand, Frau Müller? Ich bin ledig. Ich lebe mit meinem Freund zusammen. Haben Sie Kinder? Nein, Kinder haben wir nicht. Was machen Sie beruflich? Ich arbeite im Büro, im öffentlichen Dienst, habe also viel Schreibarbeit und Schreibtischtätigkeit. Büroarbeit, ja, okay. Genau. Okay. Frau Müller, gibt es wichtige Krankheiten in Ihrer nahen Verwandtschaft? Ich meine hier Ihre Eltern, Ihre Geschwister. Geschwister habe ich nicht, aber mein Vater hatte vor 2 Jahren. Oder Down-Syndrom. Nee, sowas. Nee. Also, mein Vater hatte jetzt vor 2 Jahren einen Herzinfarkt und. Das ist aber gut abgefangen worden. Der hat einen Stent bekommen und seitdem geht es dem eigentlich gut. Ja, das ist sehr schön. Und Ihre Mutter? Die Mutter, die ist eigentlich gesund. Die hatte nur vor 15 Jahren mal eine Knie-OP. Aber sonst geht es der gut. Okay. Also keine chronischen Krankheiten. Wir das sind eine gesunde mich. Familie. Ja, das freut mich. Okay, dann, Frau Müller, ich habe alle wichtigen Fragen von meiner Seite schon gestellt. Jetzt werde ich Sie über weitere Schritte informieren. Möchten Sie etwas hinzufügen oder fragen? Ja, halt, wie es jetzt weitergeht, was kann die Ursache sein, was kann man dagegen tun? Ich muss ja irgendwann wieder arbeiten. Mit diesem Dröhnkopf kann ich ja nicht zur Arbeit gehen und ich kann eigentlich auch nicht Auto fahren und gar nichts und fühle mich also wirklich ja, eingeschränkt. Ja, Frau Müller, unsere Untersuchungen sind noch nicht zu Ende. Zuerst werde ich Sie körperlich untersuchen, dann werde ich Ihnen Blut abnehmen, dann werde ich mit meinem Oberarzt sprechen. Aber nach bisherigen Angaben gehe ich von Hirnhautentzündung aus. Okay. Ja, aber wie ich schon gesagt habe, das ist jetzt nur ein Verdacht. Aber Sie sollen. Aber ist das nicht gefährlich? Ist das nicht gefährlich? Das könnte gefährlich sein, aber andererseits ist das auch gut behandelbar. Aber Sie sollen hier im Krankenhaus bleiben. Ist das ja, not- nach den Untersuchungen werden wir wieder genauer sprechen. Ja, okay, gut. Okay, dann freuen wir uns. Wiedersehen. Ja, bis später. Okay. So, gibt es denn jetzt noch Fragen? Fragen von anderer Seite. Haben Sie bemerkt, ob es irgendwelche Auflöser gibt für diese Schmerzen? Also jetzt einen Auslöser gab es nicht. Das Einzige eben bei Bewegungen wurden sie schlechter. Ne? Ich kann mich also nicht bewegen und deswegen bewege ich mich halt nicht. Ne? So. Sind die Schmerzen plötzlich aufgetreten oder langsam angefangen? Das weiß ich gar nicht so genau. Wie war denn das? Ja, die haben leicht angefangen und sind immer schlimmer geworden, okay. Würde ich sagen, ja. Wie viele Jahre arbeiten Sie am Tisch? Ich meine Office-Arbeit. Oh, ja, schon von Anfang an, also seit ich meine Lehre abgeschlossen habe. Also seit, wie alt bin ich, 36? Seit fast 20 Jahren, ne? Gut, Dr. Mohamed, sind Sie bereit für das Oberarztgespräch? Ich brauche ein paar Minuten davor. Alles gut, ja, alles gut. Ich trinke so lange Tee. Haben Sie irgendwelche Taubheitsgefühl oder Kribbeln im linken Arm oder eine Körperteile? Nein. Okay. Nein, habe ich nicht, zum Glück. Jetzt tut bei mir der Nacken schon wirklich weh. Ich bin ein super Hypochonder. Ich kriege immer alles, was ich euch erzähle, kriege ich auch tatsächlich. Boah, ja, furchtbar. Muss ich mir mal gut überlegen, welchen Fall ich raussuche, was ich auf keinen Fall haben will. Haben Sie Rückenschmerzen auch? Rückenschmerzen? Ja. Nö, im Augenblick nicht. Aber ich bin jetzt schon hoch beunruhigt, weil Dr. Mohammed gesagt hat, ich hätte vielleicht eine Hirnhautentzündung. Da habe ich ja bisher nichts Gutes von gehört. Insofern bin ich etwas genervt. Wollen wir mal gucken. Vielleicht der Bandscheibenvorfall. Vielleicht, das wäre auch nicht viel besser, oder? Ja. Ja, nehmen wir Pest oder Cholera. Ja. Also, können wir? Ja, okay. Ja. Also, guten Tag, Frau Beärztin. Ich möchte Ihnen eine neue Patientin vorstellen. Haben Sie kurze Zeit? Aber natürlich. Frau Alina Müller, 36-jährige Patientin, 1,67 Meter groß und 62 Kilogramm schwer. Frau Müller beschwert sich über seit 4 Tagen bestehende, brennende, drückende Schmerzen im Kopf- und Nackenbereich. Die Schmerzen haben plötzlich angefangen und im Laufe der Zeit immer schlimmer geworden. Also ja, diese Schmerzen strahlen in den linken Arm aus. In den linken Arm, ja. Hm? Frau Müller hat dagegen Ibuprofen eingenommen und warme Kissen versucht, aber das hat ihr nicht ganz geholfen. Die Intensität der Schmerzen bewertet Frau Müller als 7 auf einer Schmerzskala. Sie leidet auch an Nausea. Lymphempfindlichkeit und Fieber wurden verneint. Mit Bewegung des Kopfes verschlechtern sich die Schmerzen? Ja, genau. Und übrigens meldet sie über Insomnie wegen der Schmerzen. Ja, sie beschreibt Insomnie, ja. Solche Beschwerden erlebt sie das erste Mal. Zum ersten Mal, ja, okay. Also, ja, neue Geschichte. Was macht sie denn beruflich? Ja, sie ist eine Büroarbeiterin. Okay. Man muss wahrscheinlich viel Computerarbeit machen, oder? Ja, genau. Die vegetative Anamnese ist unauffällig. Ja. Sie hat keine Vorerkrankungen. Sie nimmt an Medikamenten, nimmt sie Pille und bei Bedarf Ibuprofen, 600 Milligramm. Bei der Patientin erfolgte eine Osteosynthese am Antebrachium, Oberarm, Unterarm, ja, vor 12 Jahren. Bei ihr ist Pollenallergie bekannt. Sie reagiert mit Schnupfen und tränende Augen. Ja. Genau. Okay. Ja. Momentan ist sie nicht Raucherin, aber vorher hat sie für 10 Jahre ein Päckchen pro Woche geraucht. Sie trinkt 2-3 Gläser Wein pro Woche. Drogenkonsum wurden verneint. Sie ist ledig, sie lebt mit ihrem Freund, hat keine Kinder. Sie ist Büroarbeiterin von Beruf und ja, bei der Familienanamnese hat sie angegeben, dass sein Vater vor zwei, ja, sein Vater Myokardinfarktus hatte. Ihr ansonsten, Vater hatte einen, okay. Ansonsten. Und ist er daran gestorben? Nein, sie erlebt. Ja. Die beiden Eltern sind noch am Leben und ansonsten gibt es keine Auffälligkeiten in der Familienanamnese. Ja, Frau Oberärztin. Was ist denn jetzt Ihre Verdachtsdiagnose? Meine Verdachtsdiagnose ist Discus Prolapsus oder ja. Oder was wären Differentialdiagnosen? Differentialdiagnosen, ja. Meningitis. Ja. Was könnte es noch sein? Muskelkrämpfe vielleicht, unbesondere. Ja, ich denke eigentlich noch an zwei Sachen. Da kam vorhin mal so die Frage nach Sensibilitätsstörungen in der linken Hand. Und was war das noch? Ach, Übelkeit und Sehstörungen, genau. Da habe ich gedacht, Sie gehen in eine andere Richtung. Was könnte das noch sein? Primäre Kopfschmerzen kann es sein, zum Beispiel. Ja, Clusterkopfschmerz oder eben Migräne. Das könnte auch Migräne sein. Ne? Und dann okay. Worst Case, also schlimmstenfalls, womit muss man auch rechnen? Oder muss man zumindest auch ausschließen? Ist das noch etwas anderes, oder? Ja, noch was anderes. Ja, es ist also jetzt hier im Fall als Differentialdiagnose aufgeführt. Myokardium. Ich meine, schwierigste Fall kann es Meningitis sein, aber noch eine andere. Also hier war noch angegeben ein Tumor geschehen im Kopf. Das möglicherweise auch, steht aber auch als allerletztes von den Differentialdiagnosen. Gut, was machen Sie denn jetzt mit der Patientin bei der Untersuchung? Was untersuchen Sie? Ja, zuerst würde ich die Patientin körperlich untersuchen. Und worauf dann achten Sie dann? Würde ich. Ja, bei der körperlichen. Worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung besonders? Bei der körperlichen Untersuchung, zum Beispiel Blutniski und Kerning-Zeichen sind sehr wichtig. Ja. Und noch Besonderes, wenn wir. Natürlich Vitalparameter würde ich auch. Ja, überprüfen. Okay, gut. Und dann vielleicht mal die Sensibilität von der linken Hand, ne? Neurologische Untersuchung, meinen Sie, oder? Ja, genau, natürlich. Neurologische Untersuchung ist auch sehr wichtig. Die Hirnnerven und Motorik und Sensibilität für die Extremitäten, ja. Ja, und was würde man auf alle Fälle auch nochmal machen hinsichtlich der Augen? Pupillenreflexe? Ja, genau, das würde ich doch auch sagen. Ne? Macht man, aber das wahrscheinlich ist das ein offizieller Teil der körperlichen Untersuchung. Ne? Gut. Was machen Sie denn labortechnisch? Labortechnisch, ja, ich würde Blut abnehmen. Mhm. Im Blut sind die Entzündungsparameter zuerst wichtig. Genau. Dann Leukozytanzahl ist auch wichtig. Gut, was machen wir apparativ? Lumbalpunktion würde ich auch durchführen. Oder? Ja, aber eigentlich nur, wenn der Verdacht auf Meningitis sich bestärkt. Ne? Eigentlich ja. Ich weiß nicht, macht man die Indikation für die Lumbalpunktion, fasst man wahrscheinlich ziemlich eng. Oder? Ja. Was wäre denn die deutlich angenehmere Untersuchung? Vorher? Deutlich angenehme Untersuchung. Vielleicht Kopf-CT wäre hilfreich. Ja, beziehungsweise, ne? HWS Röntgen, ja, genau. Genau. Und wenn sich da dann kein Verdacht zeigt, dann muss man vielleicht in den sauren Apfel beißen und diese Lumbalpunktion machen. Gut. Ja. Wenn es jetzt tatsächlich das HWS-Syndrom ist, ja, was wäre denn dann Ihre Therapieoption? Ja, bei HWS-Syndrom, Physiotherapie ist sehr effektiv und wichtig. Genau. Wenn es zum Beispiel eine schwere Diskusprolapsus gibt, auch sollen wir das operativ behandeln. Das wäre dann operativ anzugehen, ja. Und macht man eher Wärme oder eher Kälte drauf? Nochmal bitte. Würde man eher mit Wärme oder eher mit Kälte behandeln? Ja, wärmer, denke ich. Ja, Gott sei Dank. Ja, also allein der Gedanke an Kälte im Nacken ist ja grauenvoll, ja. Ja, okay. Und und medikamentös, was könnte man da machen? Schmerztabletten. Ja, auf alle Fälle, klar. Und was vielleicht noch? Sie hat was, also ich fühle das jetzt praktisch gerade so selber, ja, dass die einen total verspannten Nacken und Halsbereich hat, ja. Also ich mache ja selber wirklich schon so. Muskelrelaxant. Ja, genau. Salben, oder? Ja, Muskelrelaxant. Analgetikum, Wärme, Muskelentspannung. Oh, ja, okay, mir wird schon besser. Ja, okay, alles klar. Mhm. Gut, wunderbar. Ja, das waren tatsächlich die Sachen. Wenn es auf Migräne hindeuten würde, wo würden Sie dann gucken? Da gab es hier nochmal Prüfernachfragen in diesem Fall. Ja, meinen Sie als diagnostische Maßnahmen oder therapeutische Maßnahmen? Nein, eigentlich mehr so von der Diagnostik her und von der Anamnese her. Passt das so richtig zur Migräne, was die beschrieben hat? Migräne kann sein, aber Lichtempfindlichkeit wurde verneint, zum Beispiel. Genau. Ja, das finde ich auch ein ganz wichtiges Kriterium und auch dieses Kribbeln in der Hand fehlt. Ne? Aber ich weiß nicht, ich habe das hier, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe als ganz junge Frau ganz grauenvolle Migräneattacken gehabt und das erste Mal, als es aufgetreten ist, habe ich tatsächlich im Krankenhaus gelegen und die haben mich untersucht auf Meningitis, weil ich kompletten Gesichtsfeldausfall hatte und absolutes Kribbeln in der Hand und auch wirklich langanhaltend. Und ich, also das war so gerade zu Beginn der Pubertät, die haben mir dann tatsächlich die Lumbalpunktion gemacht. Und dann war es Gott sei Dank ausgeschlossen. Und damit war dann irgendwo die Diagnose klar, dass das Migräne ist. Und ich habe also wirklich die klassische Migräne gehabt, auch mit der vorherigen Aura, ja. Und ich diese Gesichtsausfälle sind sowas von dramatisch, ist extrem unangenehm, wirklich. Und und nachher auffällig eben die Lichtempfindlichkeit. Und Gott sei Dank geht so eine Migräneattacke ja auch nicht über 4 Tage. Ja, ich glaube, da wäre man irgendwie ausgetickt vorher, ja. Aber ja, tatsächlich sind diese beiden Diagnosen schon verdammt dicht beieinander, ne? Und und die Lokation der Schmerzen bei Migräne wäre halbseitig, ne? Ja, meistens vermuten ich weiß, aber ja, aha, halbseitig, ja. Genau. Wäre praktisch, wenn die linke Hand betroffen ist, wäre das rechtzeitig quasi, die Gehirnhälfte würde wehtun, ne? Ach so, ihr seht das richtig rum, ne? Ja, na gut, okay. Perfekt. Also ich würde mal sagen, das war eine super Anamnese. Wie viele haben Sie schon gemacht? Wie viele Anamnesen haben Sie schon gemacht? 20. Der Gruppe das erste. Für mich in der Gruppe, aber total vielleicht 10. Ja, super. Also ich fand sprachlich wirklich sehr, sehr gut. Und danke. Also wirklich überhaupt fast nichts. Das Einzige, was mich wirklich ein bisschen irritiert hat, was man vielleicht so ein bisschen diskutieren müsste, ist die Geschichte, wenn die Patientin nicht ganz so blöd ist, ja, dann würde die natürlich höchst beunruhigt sein, wenn sie ihr von vornherein von der Meningitis-Diagnose erzählen, ja. Bing, bing, bing, da gehen ja die Alarmglocken an, ja. Solange sie das nicht wissen, ja, gefährliche... Ich meine zum Beispiel, ein Verdacht über Karzinom würde ich das nie sagen als Verdachtsdiagnose, aber in Hautentzündung dachte ich ja vielleicht, aber ja, das war ja natürlich... Ja, also das kann ja sogar, auch verdammt daneben gehen, ne? Also so eine Meningitis kann ja auch bleibende Schäden hinterlassen. Und also wäre ich jetzt vorsichtig. Und aber eigentlich haben Sie ja im Vorfeld haben Sie ja gesagt, ne? Kann man erst sagen, wenn wir die Untersuchung abgeschlossen haben, damit wäre es ja gut gewesen, ne? Aber ansonsten würde ich sagen, das war eine absolut perfekte Vorstellung. Und ich glaube, Sie können wirklich sehr, sehr gelassen in Ihre Prüfung reingehen. Vielen Dank, das ist sehr nett von Ihnen. Ja, also und tatsächlich, das war jetzt ein bisschen nervig mit der akustischen Übermittlung, dass das nicht so ganz flüssig gelaufen ist. Und ist natürlich netter, wenn man sich angucken kann. Aber so war es ja wenigstens erträglich und machbar. Und wir haben, glaube ich, nur einige Aussetzer mittendrin gehabt, ne? Gut. Heute ist schon, ja, möchte noch irgendjemand was dazu sagen von den Kollegen, Kolleginnen? Okay, keiner. Ja, gut. Dann können wir.